Heinrich Mann, der Untertan. Ein Jahrhundertroman in 19 Folgen. Gelesen von Hans Korte. Ein Podcast von Bayern 2. Dietrich trank und schüttelte wehmütig den Kopf. Diese Fehlschläge begriff er nicht. Seine Absichten waren rein gewesen. Nur die Tücke seiner Feinde verdunkelte sie. Da erschien der Landgerichtsrat Dr. Fritzsche, sah sich zögernd um, und als er Dietrich wirklich ganz allein fand, kam er zu ihm. »Herr Dr. Hässling«, sagte er und gab ihm die Hand, »Sie sehen ja aus, als ob Ihnen die Ernte verhagelt wäre.« In einem großen Betrieb, murmelte Dietrich, gebe es freilich immer Ärger, aber da er die mitfühlende Miene des anderen sah, erweichte er sich vollends. »Ihnen kann ich es sagen, Herr Landgerichtsrat, die Sache mit dem Herrn Lauer ist mir verdammt unangenehm.« »Ihm noch mehr«, sagte Fritzsche, nicht ohne Strenge. »Wenn bei ihm nicht jeder Fluchtverdacht ausgeschlossen wäre, hätten wir ihn gleich heute verhaften müssen.« Er sah Dietrich erbleichen und fügte hinzu, was sogar uns Richtern peinlich gewesen wäre. Schließlich ist man Mensch und lebt unter Menschen, aber natürlich, er befestigte seinen Klemmer und machte sein trockenes Gesicht, das Gesetz muss befolgt werden. Wenn Lauer an dem betreffenden Abend, ich selbst hatte das Lokal ja schon verlassen, tatsächlich die unerhörten Majestätsbeleidigungen geäußert hat, die von der Anklage behauptet werden, und für die Sie als Hauptzeuge aufgestellt sind, ich? Dietrich fuhr verzweifelt auf. Ich habe nichts gehört, kein Wort. Dagegen spricht Ihre Aussage vor dem Ermittlungsrichter. Dietrich verwirrte sich. Im ersten Moment weiß man doch nicht, was man sagen soll, aber wenn ich mir den fraglichen Vorgang jetzt rekonstruiere, dann scheint es mir doch, dass wir alle ziemlich stark angeheitert waren. Ich besonders. »Sie besonders«, wiederholte Fritzsche. »Ja, und da habe ich wohl anzügliche Fragen an Herrn Lauer gestellt. Was er mir darauf geantwortet hat, das könnte ich jetzt nicht mehr beschwören. Das Ganze war doch überhaupt nur ein Scherz.« »Ach so, ein Scherz«, Fritzsche atmete auf. »Ja, aber was hindert Sie denn, das einfach dem Richter zu sagen?« Er erhob den Finger, ohne dass ich natürlich im Geringsten Ihre Aussage beeinflussen möchte. Dietrich erhob die Stimme. »Dem Jadassohn vergesse ich den Streich nicht!« Und er berichtete die Machenschaften dieses Herrn, der sich während der Szene vorsätzlich entfernt habe, um nicht als Zeuge in Betracht zu kommen, der dann sofort Material für die Anklage gesammelt, den halb unzurechnungsfähigen Zustand der Anwesenden missbraucht und sie von vornherein festgelegt habe mit ihren Aussagen. »Herr Lauer und ich, wir halten einander für Ehrenmänner. Wie untersteht sich so ein Jude, uns zu verhetzen?« Fritzsche erklärte ernst, dass hier nicht Jandersons Persönlichkeit in Betracht komme, sondern nur das Vorgehen der Staatsanwaltschaft. Freilich war zuzugeben, dass Jandersson vielleicht zum Übereifer neigte. Mit gedämpfter Stimme setzte er hinzu, sehen Sie, das ist eben der Grund, weshalb wir mit den jüdischen Herren nicht gern zusammenarbeiten. Solch ein Herr legt sich nicht die Frage vor, welchen Eindruck es auf das Volk machen muss, wenn ein gebildeter Mann, ein Arbeitgeber wegen Majestätsbeleidigung verurteilt wird. Sachliche Bedenken verschmäht seinen Radikalismus. Sein jüdischer Radikalismus, ergänzte Dietrich. Er stellt unbedenklich sich selbst in den Vordergrund, womit ich keineswegs leugnen will, dass er auch ein amtliches und nationales Interesse wahrzunehmen glaubt. »Wieso denn?« rief Dietrich. »Ein gemeiner Streber, der mit unseren heiligsten Gütern spekuliert!« »Wenn man sich scharf ausdrücken will«, Fritzsche lächelte befriedigt. Er rückte näher. »Nehmen wir einmal an, ich wäre Untersuchungsrichter. Es gibt Fälle, in denen man gewissermaßen Grund hätte, sein Amt niederzulegen.« »Sie sind mit dem Lauerschen Hause eng befreundet«, sagte Dietrich und nickte bedeutsam. Fritzsche machte sein weltmännisches Gesicht. »Aber Sie begreifen, damit würde ich gewisse Gerüchte ausdrücklich bestätigen.« »Das geht nicht«, sagte Dietrich. »Es wäre gegen den Command. Mir bleibt nichts übrig, als meine Pflicht zu tun, ruhig und sachlich. Sachlich sein heißt deutsch sein, sagte Dieterich. Besonders da ich annehmen darf, dass die Herren Zeugen mir meine Aufgabe nicht unnötig erschweren werden. Dieterich legte die Hand auf die Brust. Herr Landgerichtsrat, man kann sich hinreißen lassen, wo es um eine große Sache geht. Ich bin eine impulsive Natur, aber ich bleibe mir bewusst, dass ich für alles meinem Gott Rechenschaft schulde. Er schlug die Augen nieder. Mit männlicher Stimme, auch ich bin der Reue zugänglich. Dies schien Fritzsche zu genügen, denn er zahlte. Die Herren schüttelten einander ernst und verständnisvoll die Hände. Schon am Tage darauf ward Dieterich vor den Untersuchungsrichter geladen und stand vor Fritzsche. Gott sei Dank, dachte er, und machte mit treuherziger Sachlichkeit seine Aussagen. Auch Fritzsches einzige Sorge schien die Wahrheit zu sein. Die öffentliche Meinung freilich blieb bei ihrer Parteilichkeit für den Angeklagten. Von der sozialdemokratischen Volksstimme nicht zu reden, sie verstieg sich bis zu höhnischen Auslassungen über Dieterichs Privatleben, hinter denen wohl sicher Napoleon Fischer zu suchen war. Aber auch die sonst so ruhige Netziger Zeitung gab gerade jetzt eine Ansprache des Herrn Lauer an seine Arbeiter wieder, worin der Fabrikbesitzer darlegte, dass er den Gewinn seines Unternehmens redlich mit allen denen teile, die daran mitgearbeitet hatten. Ein Viertel den Beamten, ein Viertel den Arbeitern. In 8 Jahren hatten sie außer ihren Löhnen und Gehältern die Summe von 130.000 Mark unter sich zu verteilen gehabt. Dies machte auf weite Kreise den günstigsten Eindruck. Dieterich begegnete missbilligenden Gesichtern. Sogar der Redakteur Notgroschen, den er zur Rede stellte, erlaubte sich ein anzügliches Lächeln und sagte etwas von sozialen Fortschritten, die man mit nationalen Phrasen nicht aufhalte. Besonders peinlich waren die geschäftlichen Folgen. Bestellungen, auf die Dieterich rechnen durfte, blieben aus. Der Warenhausbesitzer Kohn teilte ihm ausdrücklich mit, dass er für seine Weihnachtskataloge die Papierfabrik Gausenfeld bevorzuge, weil er mit Rücksicht auf seine Kunden sich politische Zurückhaltung auferlegen müsse. Dieterich erschien jetzt ganz früh im Büro, um solche Briefe abzufangen. Aber Södbier war immer noch früher da und das vorwurfsvolle Schweigen des alten Prokuristen erhöhte seine Wut. »Ich schmeiß den ganzen Krempel hin«, schrie er. »Sie und die Leute sollen dann sehen, wo sie bleiben. Ich mit meinem Doktor hab morgen einen Direktorposten mit 40.000 Mark.« »Ich opfere mich für euch«, schrie er die Arbeiter an, wenn sie gegen das Reglement Bier tranken. »Ich zahle drauf, nur um keinen zu entlassen.« Gegen Weihnacht musste er dennoch einem Drittel der Leute aufsagen. Södbier rechnete ihm vor, dass die Zahlungsfristen zu Beginn des Jahres sonst nicht eingehalten werden könnten, da wir nun mal 2.000 Mark als Anzahlung für den neuen Holländer aufnehmen mussten. Und er blieb dabei, obwohl Dieterich nach dem Tintenfass griff. In den Mienen der übrig gebliebenen las er Misstrauen und Geringschätzung. So oft mehrere zusammenstanden, glaubte er das Wort Denunziant zu hören. Napoleon Fischers knotige, schwarzbehaarte Hände hingen weniger tief über dem Boden und es sah aus, als bekäme er sogar Farbe. Am letzten Adventssonntag, das Landgericht hatte soeben die Eröffnung des Hauptverfahrens beschlossen, predigte in der Marienkirche Pastor Zillig über den Text »Liebet eure Feinde«. Dieterich erschrak beim ersten Wort. Bald fühlte er, wie auch die Gemeinde unruhig ward. »Die Rache ist mein«, spricht der Herr. Pastor Zillig rief es sichtlich nach dem Häßlingschen Stuhl hinüber. Emmy und Magda versanken ganz darin. Frau Häßling schluchzte. Dieterich beantwortete drohend die Blicke, die ihn suchten. »Wer aber spricht Rache, der ist des Gerichts.« Da wandte sich alles um und Dieterich knickte zusammen. Zu Hause machten die Schwestern ihm eine Szene. Man behandelte sie schlecht in den Gesellschaften. Nie mehr ward der junge Oberlehrer helferig neben Emmy gesetzt. Er kümmerte sich nur noch um Meta Harnisch. Und sie wusste wohl, warum. »Weil du ihm zu alt bist«, sagte Dieterich. »Nein, sondern weil du uns unbeliebt machst. Die 5 Töchter vom Bruder des Herrn Buck grüßen uns schon nicht mehr«, rief Magda. »Und Dieterich, ich werde ihnen 5 Ohrfeigen herunterhauen. Das lass gefälligst. An dem einen Prozess haben wir genug.« Da verlor er die Geduld. »Ihr? Was gehen euch meine politischen Kämpfer an?« Alte Jungfern werden wir noch, wegen deiner politischen Kämpfe. Das braucht ihr nicht erst zu werden. Ihr liegt mir hier unnütz im Hause umher. Ich rackere mich ab für euch und ihr wollt auch noch nörgeln und mir meine heiligsten Aufgaben verekeln. Dann schüttelt gefälligst den Staub von euren Pantoffeln. Meinetwegen könnt ihr Kindermädchen werden. Und er schlug die Tür zu, trotz Frau Häßlings gerungenen Händen. So kamen denn traurige Weihnachten heran. Die Geschwister sprachen nicht miteinander. Frau Häßling verließ das verschlossene Zimmer, wo sie den Baum schmückte, nie anders als mit verweinten Augen. Und am heiligen Abend, wie sie ihre Kinder hineinführte, sang sie ganz allein und mit zitternder Stimme »Stille Nacht«. »Dies schenkt Diedel seinen lieben Schwestern«, sagte sie und machte ein bittendes Gesicht, damit er sie nicht lügen strafe. Emmy und Magda dankten ihm verlegen. Er besah ebenso verlegen die Gaben, die angeblich von ihnen kamen. Es tat ihm leid, dass er die gewohnte Christbaumfeier der Arbeiter trotz Södbiers dringendem Rat abgelehnt hatte, um die unbotmäßige Gesellschaft zu bestrafen. Sonst hätte er jetzt mit den Leuten zusammensitzen können. Hier in der Familie war es eine künstliche Sache, eine Aufwärmung alter, verbrauchter Stimmung. Echt wäre sie erst geworden durch eine, die nicht dabei war. Guste. Der Kriegerverein war ihm verschlossen und im Ratskeller hätte er niemand gefunden, wenigstens keinen Freund. Diederich erschien sich vernachlässigt, unverstanden und verfolgt. Wie fern lagen die harmlosen Zeiten der Neuteutonia, als man in langen, von Wohlwollen beseelten Reihen sang und Bier trank. Heute im rauen Leben brachten keine wackeren Kommilitonen mehr einander ehrliche Schmisse bei, sondern lauter verräterische Konkurrenten wollten sich gegenseitig an den Hals. »Ich passe nicht in diese harte Zeit«, dachte Diederich, aß Marzipan von seinem Teller und träumte in die Lichter des Weihnachtsbaumes. »Ich bin doch gewiss ein guter Mensch. Warum ziehen Sie mich in so hässliche Dinge hinein wie dieser Prozess und schaden mir dadurch auch geschäftlich, so dass ich, ach, lieber Gott, den Holländer, den ich bestellt habe, nicht werde bezahlen können?« Dabei schnitt es ihm kalt durch den Leib. Tränen traten ihm in die Augen und damit die Mutter, die immer ängstlich nach seiner sorgenvollen Miene schielte, sie nicht sähe, stahl er sich in das dunkle Nebenzimmer. Er stützte die Arme auf das Klavier und schluchzte in die Hände. Draußen stritten Emmy und Magda um ein paar Handschuhe und die Mutter wagte nicht zu entscheiden, wem sie beschert worden waren. Diederich schluchzte. Alles war fehlgeschlagen. In Politik, Geschäft und Liebe. »Was habe ich denn noch?« Er öffnete das Klavier. Ihn fröstelte. Er war so unheimlich allein, dass er Angst hatte, ein Geräusch zu machen. Die Töne kamen von selbst, seine Hände wussten es kaum. Aus Volksliedern, Beethoven und dem Kommerzbuch klang es durcheinander in der Dämmerung, die sich traulich davon erwärmte, so dass einem wohlig dumpf im Kopf ward. Einmal meinte er, dass eine Hand ihm über den Scheitel streife. War es nur ein Traum? Nein, denn auf dem Klavier stand plötzlich ein volles Bierglas. Die gute Mutter. Schubert, weiche Biederkeit, Gemüt der Heimat. Es ward still und er wusste es nicht. Bis die Wanduhr schlug. Eine Stunde war vergangen. »Das war meine Weihnacht«, sagte Diederich und ging hinaus zu den anderen. Er fühlte sich getröstet und gekräftigt. Da die Schwestern noch immer wegen der Handschuhe maulten, erklärte er sie für gemütlos und steckte die Handschuhe ein, um sie für sich umzutauschen. Die ganze Festzeit ward verdüstert durch die Sorge wegen des Holländers. 6.000 Mark für einen neuen Patentholländer, System Meyer. Das Geld war nicht da. Und wie die Dinge lagen, nicht zu beschaffen. Es war ein unbegreifliches Verhängnis, ein schäbiger Widerstand von Menschen und Dingen, der Diederich erbitterte. Wenn Södbier nicht dabei war, schlug er mit dem Pultdeckel und schleuderte Briefordner in die Ecken. Mit dem neuen Herrn, der die Zügel des Betriebes in seine feste Hand genommen hatte, mussten doch ohne weiteres neue Unternehmungen eintreten. Die Erfolge warteten auf ihn. Die Ereignisse hatten sich seiner Persönlichkeit anzupassen. Nach dem Zorn kam der Kleinmut. Diederich traf Vorkehrungen für den Fall einer Katastrophe. Er war sanft mit Südbier. Vielleicht konnte der Alte noch einmal helfen. Auch demütigte er sich vor Pastor Zillig und bat ihn, den Leuten zu sagen, dass er mit der Predigt, von der alle sprachen, nicht auf ihn gezielt habe. Der Pastor versprach es auch mit sichtlicher Reue unter dem strafenden Blick seiner Gattin, die sein Versprechen bekräftigte. Dann ließen die Eltern Käthchen mit Diederich allein, und er war ihnen in seiner Niedergeschlagenheit so dankbar, dass er sich fast erklärt hätte. Käthchens Ja-Wort, das auf ihren lieben, dicken Lippen wartete, wäre doch ein Erfolg gewesen. Es hätte ihm Bundesgenossen gebracht gegen die feindliche Welt, aber der unbezahlbare Holländer. Er würde ein Viertel der Mitgift verschlungen haben. Diederich seufzte, er müsse nun wieder ins Geschäft. Und Käthchen kniff die Lippen zusammen, ohne dass das Ja-Wort zur Verwendung gelangt war. Ein Entschluss musste gefasst werden, denn die Ankunft des Holländers stand bevor. Diederich sagte zu Södbier: »Ich rate den Leuten nur, ihn auf Tag und Stunde zu liefern, sonst gebe ich ihn ohne Gnade zurück.« Aber Södbier erinnerte an das Gewohnheitsrecht, das den Fabriken einige Tage Spielraum lasse. Trotz Diederichs Heftigkeit blieb er dabei. Übrigens traf die Maschine pünktlich ein. Sie war noch nicht ausgepackt und schon wetterte Diederich: »Er ist zu groß. Die Leute haben mir garantiert, dass er kleiner sein soll als das alte System. Wozu kaufe ich ihn denn, wenn ich nicht mal Raum sparen soll?« Und er ging, sobald der Holländer aufgestellt war, mit dem Metermaß um ihn herum. »Er ist zu groß. Ich lass mich nicht beschwindeln. Bezeugen Sie mir, Södbier, dass er zu groß ist.« Aber Södbier klärte mit unbeirrbarer Rechtlichkeit den Fehler in Diederichs Messungen auf. Schnaufend zog Diederich sich zurück, um einen neuen Angriffsplan zu ersinnen. Er rief Napoleon Fischer herbei. »Wo ist denn der Monteur? Haben uns die Leute keinen Monteur mitgeschickt?« Und dann entrüstete er sich. »Ich habe ihn doch bestellt«, log er. »Die Leute scheinen ihr Geschäft zu verstehen. Ich werde mich nicht wundern, wenn ich für den Kerl täglich 12 Mark bezahlen muss, und er glänzt durch Abwesenheit. Wer stellt mir das Unglücksding da nun auf?« Der Maschinenmeister behauptete, er verstehe sich darauf. Diederich bewies ihm plötzlich großes Wohlwollen. »Sie können sich denken, Ihnen zahle ich lieber die Überstunden, als dass ich mein Geld für den fremden Menschen hinauswerfe. Schließlich sind Sie ein alter Mitarbeiter.« Napoleon Fischer zog die Brauen hinauf, sagte aber nichts. Diederich berührte seine Schulter. »Sehen Sie mal, lieber Freund«, sagte er halblaut, »ich bin von dem Holländer nämlich enttäuscht. Auf den Bildern im Prospekt sah er anders aus. Die Messerwalze sollte doch viel breiter sein. Wo bleibt da die größere Leistungsfähigkeit, die die Leute uns versprochen haben? Was meinen Sie? Halten Sie den Zug für gut? Ich fürchte, der Stoff bleibt liegen.« Napoleon Fischer sah Diederich an, prüfend, aber schon mit Verständnis. »Man müsse es ausprobieren«, meinte er zögernd. Diederich vermied seinen Blick. Er tat, als untersuchte er die Maschine. Dabei sagte er aufmunternd: »Also schön, Sie stellen das Ding auf, ich zahle Ihnen die Überstunden mit 25% Aufschlag und dann tragen Sie in Gottes Namen gleich Stoff ein. Wir werden ja die Bescherung sehen.« »Es wird wohl eine nette Bescherung sein«, sagte der Maschinenmeister mit sichtlichem Entgegenkommen. Diederich griff, ehe er es selbst wusste, nach seinem Arm. Napoleon Fischer war ein Freund, ein Retter. »Kommen Sie mal mit, mein Lieber.« Seine Stimme war bewegt. Er führte Napoleon Fischer in das Wohnhaus. Frau Hässling musste ihm ein Glas Wein einschenken und Diederich drückte ihm, ohne hinzusehen, 50 Mark in die Hand. »Ich verlasse mich auf Sie, Fischer«, sagte er. »Wenn ich Sie nicht hätte, würde die Fabrik mich womöglich hineinlegen. 2000 Mark habe ich den Leuten schon in den Rachen geworfen.« »Die müssen Sie wieder hergeben«, sagte der Maschinenmeister gefällig. Diederich fragte dringend: »Das meinen Sie doch auch?« Und schon tags darauf, nach der Mittagspause, die er zu versuchen mit dem Holländer benutzt hatte, teilte Napoleon Fischer seinem Arbeitgeber mit, dass die neue Erwerbung nichts tauge. Der Stoff blieb liegen, man musste mit dem Rührscheit nachhelfen, wie bei jedem Holländer ältester Konstruktion. »Also der offenbare Schwindel«, rief Diederich. Auch brauchte der Holländer mehr als 20 Pferdestärken. Das ist vertragswidrig. Müssen wir uns das gefallen lassen, Fischer? Das müssen wir uns nicht gefallen lassen, entschied der Maschinenmeister und strich mit seiner knotigen Hand über sein schwarz behaartes Kinn. Dietrich sah ihn zum ersten Mal fest an. Dann können Sie mir also bezeugen, dass der Holländer die bei Bestellung vereinbarten Bedingungen nicht erfüllt. In Napoleon Fischers schütterem Bart erschien ein dünnes Lächeln. »Kann ich«, sagte er. Dietrich sah das Lächeln. Umso strammer machte er kehrt. »Na, dann sollen die Leute mich kennenlernen!« Sogleich schrieb er einen energisch gehaltenen Brief an Büschli und Co. in Eschweiler. Die Antwort kam umgehend. Man begreife seine Beanstandungen nicht. Der neue Patentholländer System Meyer sei schon von mehreren Papierfabriken, deren Verzeichnis beiliege, aufgestellt und erprobt worden. Von einer Zurücknahme oder gar von einer Rückerstattung der angezahlten 2000 Mark könne daher nicht die Rede sein. Vielmehr sei der Rest der vertragsmäßigen Kaufsumme sofort zu erlegen. Dietrich schrieb darauf noch entschiedener als das erste Mal und drohte mit einer Klage. Büschli und Co. versuchten nun, ihn zu beschwichtigen. Sie empfahlen eine nochmalige Probe. »Sie haben Angst«, sagte Napoleon Fischer, dem Dietrich das Schreiben zeigte, und er fletschte die Zähne. »Eine Klage können Sie nicht brauchen, denn Ihr Holländer ist noch nicht genügend eingeführt.« »Stimmt«, sagte Dietrich, »wir haben die Kerls in der Hand.« Und mit erbitterter Siegesgewissheit lehnte er jeden Vergleich und die angebotene Preisermäßigung schroff ab. Als dann mehrere Tage lang nichts weiter erfolgte, ward er freilich unruhig. Vielleicht warteten sie nun doch seine Klage ab. Vielleicht strengten sie selbst eine an. Unsicher suchte sein Blick oftmals am Tage Napoleon Fischer, der ihn von unten erwiderte. Sie sprachen nicht mehr miteinander. Wie aber Dietrich eines Vormittags um 11 Uhr beim zweiten Frühstück saß, brachte das Mädchen eine Karte. Friedrich Kinast, Prokurist der Firma Büschli und Co. Eschweiler. Und indes Dietrich sie noch hin und her wendete, trat der Besucher schon ein. An der Tür blieb er stehen. »Pardon«, sagte er, »es muss ein Irrtum sein. Man hat mich hier ins Haus gewiesen, aber ich komme nämlich geschäftlich.« Dietrich hatte sich besonnen. »Ich kann es mir denken, aber das macht nichts. Bitte treten Sie doch näher. Dr. Häsling ist mein Name. Hier ist meine Mutter und meine Schwestern Emmy und Magda.« Der Herr trat näher und verbeugte sich vor den Damen. »Friedrich Kinast«, murmelte er. Er war groß, blondbärtig und trug einen braunen, wolligen Jackettanzug. Alle drei Damen lächelten hingebend. »Darf ich für den Herrn ein Gedeck auflegen?« fragte Frau Häsling. Und Dietrich: »Natürlich. Herr Kinast, frühstück doch mit uns.« »Ich sage nicht nein«, erklärte der Vertreter von Büschli und Co. und rieb sich die Hände. Magda legte ihm Bücklinge vor, die er schon lobte, während er den ersten Bissen noch auf der Gabel hatte. Dietrich fragte ihn harmlos lachend: »Nüchtern machen Sie wohl auch nicht gern Geschäfte?« Herr Kinast lachte auch. »Bei den Geschäften bin ich immer nüchtern«, Dietrich schmunzelte. »Na, dann werden wir uns wohl einigen. Kommt darauf an, wie?« Und Kinasts schelmisch herausfordernde Worte begleitete ein Blick an Magda. Sie errötete. Dietrich schenkte dem Gast Bier ein. »Sie haben wohl sonst noch was vor, Herr Netzig?« Worauf Kinast zurückhaltend: »Man kann nie wissen.« Versuchsweise sagte Dietrich: »Bei Klüsing in Gausenfeld werden Sie nichts machen. Er hat eine flaue Zeit.« Und da der andere schwieg, dachte Dietrich: »Sie haben ihn bloß wegen des Holländers hergeschickt. Sie können keinen Prozess brauchen.« Da bemerkte er, dass Magda und der Vertreter von Büschli und Co. gleichzeitig tranken und über die Gläser hinweg einander in die Augen sahen. Emmy und Frau Häsling saßen starr dabei. Dietrich beugte sich schnaufend über seinen Teller. Plötzlich aber fing er an, das Familienleben zu preisen. »Sie haben Glück, mein lieber Kinast, denn das zweite Frühstück ist ausgerechnet unsere schönste Stunde am Tage. Wenn man so mitten aus der Arbeit hier heraufkommt, dann merkt man doch wieder einmal, dass man sozusagen auch Mensch ist. Na, und das braucht man.« Kinast bestätigte, dass man es brauche. Frau Häslings Frage, ob er schon verheiratet sei, verneinte er und sah dabei auf Magdas Scheitel, denn sie hatte den Kopf gesenkt. Diederich stand auf und schlug die Hacken zusammen. »Herr Kienast«, sagte er schnarrend, »ich stehe zu Ihrer Verfügung.« »Eine Zigarre nimmt Herr Kienast noch«, bat Magda. Kienast ließ sie sich von ihr anzünden und hoffte, die Damen nochmals begrüßen zu können, wobei er Magda verheißungsvoll anlächelte. Aber im Hof änderte auch er vollständig den Ton. »Na ja, das sind ja noch alte, enge Lokalitäten«, bemerkte er kalt und wegwerfend. »Sie sollten mal unsere Anlage sehen.« »In einem Nest wie Eschweiler«, erwiderte Diederich genauso verächtlich, »da ist das kein Kunststück. Reißen Sie mal hier den Häuserblock nieder.« Und dann rief er im schärfsten Befehlston nach dem Maschinenmeister, damit er den neuen Holländer in Betrieb setze. Da Napoleon Fischer nicht sofort kam, stürmte Diederich hin. »Sie sitzen wohl auf Ihren Ohren, Herr!« Aber sobald er ihm gegenüberstand, verstummte sein Geschrei. Mit leiser, fliegender Stimme, die Augen angestrengt aufgerissen, sagte er, »Fischer, ich habe es mir überlegt. Ich bin mit Ihnen zufrieden. Vom ersten ab erhöhe ich Ihr Gehalt auf 180 Mark.« Darauf nickte Napoleon Fischer kurz und verständnisvoll, und sie trennten sich. Sogleich begann Diederich wieder zu schreien. Die Leute hatten geraucht. Sie behaupteten, es sei nur seine eigene Zigarette, die er rieche. Zu dem Vertreter von Büschli und Co. sagte er, »Übrigens bin ich versichert, aber Zucht muss sein. Tadelloser Betrieb, wie?« »Veraltetes Aggregat«, entgegnete Herr Kienast mit einem lieblosen Blick auf die Maschine. Diederich versetzte höhnisch, »Weiß ich, mein Bester, aber so gut wie ihr Holländer allemal.« Trotz Kienasts Protest fuhr er fort, die Leistungsfähigkeit der einheimischen Industrie herabzusetzen. Mit seiner neuen Einrichtung warte er bis zu seiner Reise nach England. Er gehe großzügig vor. Seit er selbst an der Spitze des Betriebes stehe, sei das Geschäft mächtig im Aufschwung. Und es ist immer noch ausdehnungsfähig. Er erfand. Jetzt habe ich Verträge mit 20 Kreisblättern. Die Berliner Warenhäuser machen mich überhaupt wahnsinnig. Kienast unterbrach schneidend. Dann haben Sie wohl gerade alles abgeliefert, denn ich sehe nirgends fertige Ware. Diederich empörte sich. Herr, soll ich Ihnen was sagen? Erst gestern habe ich an sämtliche kleinen Kunden ein Rundschreiben geschickt. Bis zur Vollendung meines Neubaus könne ich nichts mehr liefern. Der Maschinenmeister holte die Herren. Der neue Patentholländer war halb gefüllt, aber die Stoffbewegung blieb noch sehr schwach. Der Arbeiter half mit dem Rührscheit nach. Diederich hielt die Uhr in der Hand. »Na also, Sie behaupten, in Ihrem Holländer braucht der Stoff für einen Umgang 20 bis 30 Sekunden. Ich zähle schon 50. Maschinenmeister, den Stoff ablassen. Was ist denn los? Das dauert ja ewig.« Kienast hatte sich über die Schale gebeugt. Er richtete sich auf, er lächelte gewitzig. »Tja, wenn die Ventile verstopft sind.« Und mit einem scharfen Blick in die Augen Diederichs, die nicht standhielten. »Was sonst noch mit dem Holländer angestellt ist, kann ich in der Eile nicht sehen.« Diederich fuhr empor, plötzlich sehr rot. »Wollen Sie mir vielleicht insinuieren, dass ich mit meinem Maschinenmeister...« »Ich habe nichts gesagt«, stellte Kienast fest. »Das müsste ich mir auch energisch verbitten.« Diederich blitzte. Auf Kienast schien es keinen Eindruck zu machen. Er behielt seine kalten Augen und das abgefeimte Grinsen in seinem am Kinn auseinandergebürsteten Bart. Wenn er sich rasiert und den Schnurrbart bis zu den Augenwinkeln hinaufgebunden haben würde, er hätte Ähnlichkeit mit Diederich bekommen. Er war eine Macht. Umso drohender trat Diederich auf. »Mein Maschinenmeister ist Sozialdemokrat. Dass er mir einen Gefallen tun soll, ist lachhaft. Übrigens mache ich als Reserveoffizier Sie auf die Folgen Ihrer Äußerung aufmerksam.« Kienast trat in den Hof hinaus. »Lassen Sie das nur, Herr Doktor«, sagte er kühl. »In Geschäften bin ich nüchtern, das habe ich Ihnen schon beim Frühstück gesagt. Jetzt brauche ich Ihnen nur noch zu wiederholen, dass wir den Holländer in tadellosem Zustand geliefert haben und an Rücknahme nicht denken.« »Das werde man sehen«, erklärte Diederich. »Einen Prozess hielten Büschli und Co. wohl für besonders wirksam zur Einführung ihres neuen Artikels. Ich werde Ihnen in den Fachblättern noch eine besondere Empfehlung mitgeben.« Darauf Kienast. Auf Erpressungsversuche gehe er nicht ein. Und Diederich, einen satisfaktionsunfähigen Knoten werfe man einfach hinaus. Da erschien drüben im Haustor Magda. Sie hatte ihr Pelzjackett von Weihnachten an und sie lächelte rosig. Die Herren sind noch immer nicht fertig?« fragte sie schalkhaft. »Das Wetter ist doch so schön, man muss ein bisschen hinaus vor dem Mittagessen. Apropos«, sagte sie geläufig, »Mama lässt fragen, ob Herr Kienast zum Abendessen kommt.« Da Kienast erklärte, er müsse leider danken, lächelte sie eindringlicher. »Und mir würden Sie es auch abschlagen?« Kienast lachte bitter. »Ich würde nicht Nein sagen, Fräulein, aber weiß ich denn, ob Ihr Herr Bruder...« Diederich schnaufte. Magda sah ihn flehend an. »Herr Kienast«, brachte er hervor, »es wird mich freuen. Vielleicht, dass wir uns auch noch verständigen.« »Er hoffe es«, sagte Kienast, worauf er sich weltmännisch erbot, das Fräulein ein Stück zu begleiten. »Wenn mein Bruder nichts dagegen hat«, sagte sie züchtig und ironisch. Diederich erlaubte auch dies noch. Und dann sah er ihr erstaunt nach, wie sie mit dem Prokuristen von Büschli und Co. abzog. Was die auf einmal alles konnte! Wie er zu Mittagessen kam, hörte er drinnen im Wohnzimmer die Schwestern mit scharfen Stimmen sprechen. Emmy warf Magda vor, sie benehme sich schamlos. »So macht man es denn doch nicht!« »Nein«, rief Magda, »ich werde dich um Erlaubnis bitten. Das würde gar nichts schaden. Überhaupt bin ich an der Reihe. Hast du sonst noch Sorgen?« Und Magda schlug ein Hohngelächter an. Da Diederich eintrat, verstummte sie sofort. Diederich rollte unzufrieden die Augen. Aber Frau Hässling hätte nicht nötig gehabt, hinter ihren Töchtern die Hände zu ringen. In den Weiberstreit einzugreifen war unter seiner Würde. Beim Essen ward von dem Gast gesprochen. Frau Hässling rühmte den soliden Eindruck, den er mache. Emmy erklärte, wenn so ein Kommis nicht einmal solide sein sollte, mit einer Dame reden könne er überhaupt nicht. Magda behauptete entrüstet das Gegenteil. Und da alle auf Diederichs Entscheidung warteten, entschloss er sich. Comment scheine der Herr freilich nicht viel zu haben. Akademische Bildung sei eben nicht zu ersetzen. Aber als tüchtigen Geschäftsmann habe ich ihn kennengelernt. Emmy hielt sich nicht mehr. »Wenn Magda den Menschen heiraten will, ich erkläre, dass ich nicht mit euch verkehre. Das Kompott hat er mit dem Messer gegessen. Sie lügt!« Magda brach in Schluchzen aus. Diederich empfand Mitleid. Er herrschte Emmy an. »Heirate du bitte einen regierenden Herzog und dann lass uns in Ruhe!« Da legte Emmy Messer und Gabel hin und ging hinaus. Am Abend vor Geschäftsschluss erschien Herr Kienast im Büro. Er trug einen Gehrock. Und sein Wesen war eher gesellschaftlich als geschäftlich. Beide hielten in stillem Einverständnis das Gespräch hin, bis der alte Södbier seine Sachen zusammenpackte. Als er sich mit einem misstrauischen Blick zurückgezogen hatte, sagte Diederich, »Den Alten habe ich auf den Aussterbeetat gesetzt. Die wichtigeren Sachen mache ich allein.« »Na? Und haben Sie sich die unsere überlegt?« fragte Kienast. »Und Sie?« erwiderte Diederich. Kienast zwinkerte vertraulich. »Meine Vollmacht reicht eigentlich nicht so weit, aber ich nehme es auf meine Kappe. Geben Sie den Holländer in Gottes Namen zurück. Ein Defekt wird sich doch wohl finden.« Diederich begriff. Er versprach, »Sie werden ihn finden.« Kienast sagte sachlich, »Für unser Entgegenkommen verpflichten Sie sich, alle Ihre Maschinen vorkommendenfalls nur bei uns zu bestellen.« »Einen Moment«, bat er, da Diederich auffuhr, »und außerdem ersetzen Sie unsere Unkosten und meine Reise mit 500 Mark, die wir von Ihrer Anzahlung abziehen.« »Aber hören Sie mal, das ist Wucher!« Diederichs Gerechtigkeitssinn empörte sich laut. Auch Kienast erhob schon wieder die Stimme. »Herr Doktor!« Diederich fasste sich gewaltsam. Er legte dem Prokuristen die Hand auf die Schulter. »Gehen wir jetzt nur hinauf. Die Damen warten.« »Wir hatten uns soweit ganz gut verstanden«, meinte Kienast besänftigt. »Die kleine Differenz wird sich auch noch aufklären«, verhieß Diederich. Droben roch es festlich. Frau Hässling glänzte mit ihrem schwarzen Atlaskleid. Durch Magdas Spitzenbluse schimmerte mehr hindurch, als sie sonst im Familienkreis zum Besten gab. Nur Emmys Anzug und Miene waren grau und alltäglich. Magda wies dem Gast seinen Platz an und ließ sich zu seiner Rechten nieder. Und als man eben erst saß und sich noch räusperte, sagte sie schon mit fieberhaft belebten Augen, »Jetzt sind die Herren aber mit den dummen Geschäften fertig.« Diederich bestätigte, sie seien glänzend miteinander fertig geworden. Büschli und Co. seien kulante Leute. Bei unserem Riesenbetrieb, erklärte der Prokurist, 1200 Arbeiter und Beamte, eine ganze Stadt mit einem eigenen Hotel für die Kunden. Er lud Diederich ein. Kommen Sie nur, bei uns leben Sie vornehm und umsonst. Und da Magda neben ihm an seine Lippen hing, rühmte er seine Stellung, seine Machtbefugnisse, die Villa, die er zur Hälfte bewohnte. Wenn ich mich verheirate, kriege ich auch die andere Hälfte. Diederich lachte dröhnend. Dann wäre es wohl das Einfachste, Sie heiraten. Na, Prost! Magda schlug die Augen nieder. Und Herr Kienast ging zu etwas anderem über. Ob Diederich auch wisse, warum er ihm so leicht entgegengekommen sei. Ihnen, Herr Doktor, habe ich nämlich gleich angesehen, dass mit Ihnen später noch große Sachen zu machen sein werden, wenn es hier jetzt auch noch etwas kleine Verhältnisse sind, setzte er nachsichtig hinzu. Diederich wollte seine Großzügigkeit und die Ausdehnungsfähigkeit seines Unternehmens beteuern, aber Kienast ließ sich seinen Gedankengang nicht abschneiden. Menschenkenntnis sei nämlich seine Spezialität. Einen Geschäftsfreund müsse man vor allem auch in seinem Heim aufsuchen. Wenn da alles so wohl bestellt ist wie hier. Gerade war die duftende Gans aufgetragen, nach der Frau Häßling schon mehrmals heimlich ausgeblickt hatte. Schnell gab sie sich eine Miene, als sei die Gans eine höchst gewöhnliche Erscheinung. Herr Kienast machte trotzdem eine anerkennende Pause. Frau Häßling fragte sich, ob sein Blick wirklich auf der Gans oder hinter ihrem süßen Qualm auf Magdas durchbrochener Bluse ruhte. Jetzt riss er sich los und ergriff sein Glas. Und darum auf die Familie Häßling, auf die verehrte mütterliche Hausfrau und ihre blühenden Töchter. Magda wölbte die Brust, um das Blühen anschaulicher zu machen, und umso flacher sah Emmy aus. Auch stieß Herr Kienast zuerst mit Magda an. Diederich erwiderte seinen Toast. Wir sind eine deutsche Familie. Wen wir in unser Haus aufgenommen haben, den nehmen wir auch in unsere Herzen auf. Er hatte Tränen in den Augen, indes Magda wieder einmal errötete. Und wenn es auch nur ein bescheidenes Haus ist, die Herzen sind treu. Er ließ den Gast hochleben, der seinerseits versicherte, er sei immer für Bescheidenheit gewesen, besonders in Familien, wo junge Mädchen sind. Frau Häßling griff ein. Nicht wahr? Woher soll denn sonst ein junger Mann den Mut nehmen? Meine Töchter schneidern alle selbst. Dies war für Herrn Kienast das Stichwort, sich über Magdas Bluse zu beugen, behufs eingehender Würdigung. Zum Nachtisch schälte sie ihm eine Apfelsine und nippte ihm zu Ehren vom Tokaier. Wie man dann ins Wohnzimmer ging, blieb Diederich, die Arme um seine beiden Schwestern geschlungen, in der Tür stehen. »Ja, ja, Herr Kienast«, sagte er mit tiefer Stimme, »das ist der Familienfriede. Den sehen Sie sich nur an, Herr Kienast.« Magda schmiegte sich ganz Hingebung an seine Schulter. Da Emmy von ihm fortstrebte, bekam sie rückwärts einen Stoß. »So geht es immer bei uns zu«, fuhr Diederich fort. »Ich arbeite den ganzen Tag für die Meinen, und der Abend vereint uns dann hier beim Lampenschimmer. Um die Leute da draußen und den Klüngel unserer sogenannten Gesellschaft bekümmern wir uns so wenig wie möglich. Wir haben an uns selbst genug.« Hier gelang es Emmy, sich loszumachen. Man hörte sie draußen eine Tür zuschlagen. Ein umso zärtlicheres Bild boten Diederich und Magda, wie sie sich am mild beglänzten Tische niederließen. Herr Kienast sah nachdenklich den Punsch kommen, den Frau Häßling in mächtiger Bowle still lächelnd hereintrug. Indes Magda dem Gast das Glas füllte, setzte Diederich auseinander, dass er dank dieser Beschränkung auf die stille Häuslichkeit imstande sein werde, seine Schwestern einmal gut zu verheiraten. Denn der Aufschwung des Geschäfts kommt den Mädchen zugute. Die Fabrik gehört ihnen mit, ganz abgesehen von der baren Mitgift. Na, und wenn dann einer meiner künftigen Schwäger auch noch sein Kapital in den Betrieb stecken will. Aber Magda, die Herrn Kienasts Miene besorgt werden sah, lenkte ab. Sie fragte ihn nach seiner eigenen Familie und ob er denn ganz allein sei. Da bekam er gerührte Augen und rückte näher. Diederich saß dabei, trank und drehte die Daumen. Mehrmals versuchte er noch teilzunehmen an dem Gespräch der beiden, die sich ganz allein zu fühlen schienen. »Na, dann haben Sie also glücklich Ihren Einjährigen gemacht«, sagte er gönnerhaft. und wunderte sich über die Zeichen, die Frau Häßling hinter dem Rücken der anderen ihm gab. Erst als sie sich aus der Tür schlich, begriff er, nahm sein Punschglas und ging in das dunkle Nebenzimmer zum Klavier. Er tastete ein wenig darauf umher, geriet unversehens in die Burschenlieder und sang dröhnend mit »Sie wissen den Teufel, was Freiheit heißt!« Als er fertig war, horchte er hinüber. Es war drinnen aber so still, als sei man eingeschlafen. Und obwohl er sich gern wieder etwas aus der Bohle geschöpft hätte, stimmte er doch aus Pflichtgefühl von Neuem an, »Im tiefen Keller sitz ich hier!« Da, mitten im Vers, fiel ein Stuhl um und ein lauter Schall folgte, dessen Herkunft nicht zu verkennen war. Mit einem Sprung war Diederich im Wohnzimmer. »Hallo«, sagte er kräftig und bieder, »Sie scheinen ja ernste Absichten zu haben.« Das Paar löste sich voneinander. »Ich sage nicht nein«, erklärte Kinast. Diederich war plötzlich heftig bewegt. Auge in Auge schüttelte er Kinast die Hand und mit der anderen zog er Magda herbei. »Das ist aber eine Überraschung. Herr Kinast, machen Sie mein Schwesterchen glücklich. An mir sollt ihr allezeit einen guten Bruder haben, so wie ich es bisher gewesen bin. Das darf ich wohl sagen.« Und die Augen wischend rief er hinaus, »Mutter, es ist was passiert!« Frau Häßling stand gleich hinter der Tür. Nur konnte sie vor übergroßer Bewegung nicht sofort ihre Beine gebrauchen. Auf Diederich gestützt wankte sie herein, fiel Herrn Kinast um den Hals und löste sich dort in Tränen auf. Diederich klopfte inzwischen an Emmys Zimmer, das verschlossen war. »Emmy, komm heraus! Es ist was los!« Sie riss endlich die Tür auf, zornrot im Gesicht. »Wozu störst du mich im Schlaf? Ich kann mir schon denken, was los ist. Macht eure Unanständigkeiten allein!« Und sie würde sie wieder zugeschlagen haben, hätte nicht Diederich den Fuß in den Spalt gesetzt. Streng bedeutete er ihr, für ihr gemütloses Verhalten verdiene sie, dass sie selbst nie mehr einen Mann bekomme. Er erlaubte ihr nicht einmal, sich anzuziehen, sondern zerrte sie mit, wie sie war, in ihrer Matinee mit aufgelösten Haaren. Im Flur entwand sie sich ihm. »Du machst uns lächerlich«, zischte sie. Und noch vor ihm erschien sie bei den Verlobten, den Kopf sehr hoch, mit spöttisch musterndem Blick. »Musste das so spät in der Nacht sein?«, fragte sie. »Nun, dem Glücklichen schlägt keine Stunde.« Kinast sah sie an. Sie war größer als Magda, ihr Gesicht, das jetzt Farbe hatte, sah voller aus in dem offenen Haar, das lang und stark war. Kinast behielt ihre Hand länger als nötig. Sie entzog sie ihm. Da wandte er sich von ihr zu Magda mit sichtlichem Zweifel. Emmy ließ auf ihre Schwester ein Lächeln des Triumphes fallen, machte kehrt und verschwand hoch aufgerichtet, indes Magda angstvoll nach Kinasts Arm griff. Aber Diederich kam, in der Hand ein gefülltes Punschglas, und verlangte, mit seinem neuen Schwager Bruderschaft zu trinken. Am Morgen holte er ihn aus dem Hotel zum Frühschoppen ab. »Bis Mittag bezähme gefälligst deine Sehnsucht nach dem Weiblichen. Jetzt müssen wir mal ein Wort unter Männern reden.« In Klapschs Bierstube setzte er ihm die Lage auseinander. 25.000 Bar am Tage der Hochzeit. Die Belege waren jeden Augenblick zu sehen. Und gemeinsam mit Emmy ein Viertel der Fabrik. »Also nur ein Achtel«, stellte Kinast fest. Worauf Diederich: »Soll ich mich vielleicht umsonst für euch abrackern?« Ein unzufriedenes Schweigen entstand. Diederich stellte die Stimmung wieder her. »Prost, Friedrich!« »Prost, Diederich«, sagte Kinast. Dann schien Diederich etwas einzufallen. »Du hast es ja in der Hand, deinen Anteil am Geschäft zu erhöhen, wenn du Geld einlegst. Wie sieht es denn mit deinen Ersparnissen aus? Bei deinem großartigen Gehalt?« Kinast erklärte, im Prinzip sage er nicht nein, aber noch laufe sein Vertrag mit Büschli und Co. Auch habe er in diesem Jahr eine beträchtliche Gehaltserhöhung zu erwarten. Da wäre es ein Verbrechen gegen sich selbst, jetzt zu kündigen. Und wenn ich euch mein Geld gebe, muss ich selbst ins Geschäft eintreten, bei allem Vertrauen, das ich dir entgegenbringe, lieber Diederich. Dietrich sah es ein. Kienast schlug seinerseits etwas vor. Wenn du einfach die Mitgift auf 50.000 festsetztest, Magda würde dann auf ihren Anteil am Geschäft verzichten. Dies stieß wieder auf Dietrichs unbedingten Widerspruch. Es wäre gegen den letzten Willen meines seligen Vaters, der ist mir heilig. Und so großzügig, wie ich arbeite, kann in einigen Jahren Magdas Anteil das Zehnfache betragen von dem, was du jetzt verlangst. Nie werde ich mich dazu hergeben, meine arme Schwester so zu schädigen. Hierauf feixte der Schwager ein wenig. Dietrichs Familiensinn ehre ihn, aber mit Großzügigkeit allein sei es nicht getan. Und Dietrich, merklich gereizt, er sei Gottlob für seine Geschäftsführung außer Gott nur sich selbst verantwortlich. 25.000 Bar und ein Achtel des Reingewinnes. Mehr ist nicht zu holen. Kinas trommelte auf den Tisch. »Ich weiß noch nicht, ob ich deine Schwester dafür übernehmen kann«, erklärte er. »Mein letztes Wort behalte ich mir noch vor.« Dietrich zuckte die Achseln, und sie tranken ihr Bier aus. Kienast kam mit zum Essen. Dietrich hatte schon gefürchtet, er werde sich drücken. Glücklicherweise war Magda noch verführerischer hergerichtet als gestern. »Wie wenn sie gewusst hätte, es geht ums Ganze«, dachte Dietrich, der sie bewunderte. Bei der Mehlspeise hatte sie Kienast wieder so sehr erwärmt, dass er die Hochzeit in 4 Wochen wünschte. »Dein letztes Wort?« fragte Dietrich neckisch. Als Antwort zog Kienast die Ringe aus der Tasche. Nach Tisch ging Frau Häßling auf den Fußspitzen aus dem Zimmer, wo die Verlobten saßen. Und auch Dietrich wollte sich zurückziehen, aber sie holten ihn zum Spazierengehen. »Wohin geht es denn? Und wo sind Mutter und Emmy?« Emmy hatte sich geweigert, mitzukommen, und darum blieb auch Frau Häßling zu Hause. »Weil es sonst schlecht aussehen würde, weißt du«, sagte Magda. Dietrich stimmte ihrer Einsicht zu. Er wischte ihr sogar den Staub fort, der beim Eintritt in die Fabrik an ihrem Pelzjackett hängen geblieben war. Er behandelte Magda mit Achtung, denn sie hatte Erfolg gehabt. Man ging gegen das Rathaus zu. Es schadete nichts, nicht wahr, wenn die Leute einen sahen. Der erste freilich, dem man gleich in der Meißenstraße begegnete, war nur Napoleon Fischer. Er fletschte die Zähne vor dem Brautpaar und nickte Dietrich zu mit einem Blick, der sagte, er wisse Bescheid. Dietrich war dunkelrot. Er würde den Menschen angehalten und ihm auf offener Straße einen Krach gemacht haben, aber konnte er? Es war ein schwerer Fehler, dass ich mich mit dem hinterhältigen Proleten auf Vertraulichkeiten eingelassen habe. Es wäre auch ohne ihn gegangen. Jetzt schleicht er um das Haus, damit ich daran denke, dass er mich in der Hand hat. Ich werde noch Erpressungen erleben. Aber zwischen ihm und dem Maschinenmeister war Gottlob alles unter 4 Augen vor sich gegangen. Was Napoleon Fischer über ihn behaupten konnte, war Verleumdung. Dietrich ließ ihn einfach einsperren. Dennoch hasste er ihn für seine Mitwisserschaft, dass ihm bei 20 Grad Kälte heiß und feucht war. Er sah sich um. Fiel denn kein Ziegelstein auf Napoleon Fischer? In der Gerichtsstraße fand Magda, dass der Gang sich lohne, denn bei Landgerichtsrat Harnisch standen hinter einer Scheibe Meta Harnisch und Inge Dietz, und Magda wusste bestimmt, dass sie bei Kienasts Anblick sehr beunruhigte Gesichter gemacht hatten. Auf der Kaiser-Wilhelm-Straße war heute leider wenig los, höchstens, dass Major Kunze und Dr. Heuteufel, die in die Harmonie gingen, von ferne neugierige Gesichter machten. An der Ecke der Schweinichenstraße aber trat etwas ein, was Dietrich nicht vorausgesehen hatte. Gleich vor ihnen ging Frau Deimchen mit Guste. Magda beschleunigte sofort den Schritt und plauderte lebhafter. Richtig drehte Guste sich um, und Magda konnte sagen, »Frau Oberinspektor, hier stelle ich Ihnen meinen Bräutigam, Herrn Kienast, vor.« Der Bräutigam ward gemustert und schien zu entsprechen, denn Guste, mit der Dietrich 2 Schritte zurückblieb, fragte nicht ohne Achtung, »Wo haben Sie ihn denn hergenommen?« Dietrich scherzte, »Ja, so nah wie Sie findet nicht jede den Ihren, aber dafür solider.« »Fangen Sie schon wieder an«, rief Guste, aber ohne Feindlichkeit. Sie streifte sogar Dietrichs Blick und seufzte dabei leicht. »Meiner ist ja immer Gott weiß wo. Man kommt sich vor wie die reine Witwe.« Gedankenvoll sah sie Magda nach, die an Kienasts Arm hing. Diederich gab zu bedenken, wer tot ist, kann es auch bleiben. Es gibt noch genug Lebendige. Dabei drängte er Guste bis an die Häuserwand und sah ihr werbend ins Gesicht. Und wirklich, ihr liebes, dickes Gesicht ward einen Augenblick lang gewährend. Leider war Schweinichenstraße 77 schon erreicht und man nahm Abschied. Da hinter dem Sachsentor alles aus war, kehrten die Geschwister mit Herrn Kienast wieder um. Magda, die auf dem Arm ihres Verlobten ruhte, sagte ermunternd zu Diederich, »Nun, was meinst du?« Worauf er rot ward und schnaufte. »Was ist da zu meinen?« brachte er hervor. Und Magda lachte. In der leeren, stark dämmernden Straße kam ihnen jemand entgegen. »Ist das nicht?« fragte Diederich ohne Überzeugung. Aber die Figur näherte sich, dick, offenbar noch jung, mit einem großen, weichen Hut, sonst elegant, und die Füße setzte er einwärts. »Wahrhaftig! Wolfgang Buck!« Er dachte enttäuscht, und Guste stellt sich, als wäre er am Ende der Welt. Das Lügen muss ich hier austreiben. Wenn Ihnen diese Lesung gefallen hat, dann ist unser Podcast Lesungen bestimmt auch was für Sie. Dort gibt es noch mehr aus den Federn der Familie Mann. Klassisches, aber auch Gegenwartsliteratur, von Krimi bis Essay. Etwa den neuen Roman von Julian Barnes, Erzählungen von Joyce Carol Oates und die Stimmen von Axel Milberg und Laura Mehr. Ich streckte mich im Sand aus, nahm eine Handvoll davon, ließ ihn in einem weichen, gelblichen Strahl durch meine Finger rinnen und sagte mir, dass er wie die Zeit verrann. Was für ein einfacher Gedanke. Und es war angenehm, solche einfachen Gedanken zu haben. Es war Sommer. Literatur fürs Ohr. Den Podcast Lesungen gibt es unter bayern2.de/podcast und in der ARD Audiothek.